1. Am ersten Wochentag, noch vor Sonnenaufgang, begaben sich die Frauen mit den vorbereiteten Gewürzen zum Grab. 2. Dort stellten sie fest, dass der Stein vom Grab ein Gang weggeholt war. 3. Als sie jedoch eintreten, fanden sie den Leichnam Jesu nicht vor. 4. Während sie darüber nachdachten und ratlos waren, erschienen plötzlich zwei Männer in strahlenden Gewanden bei ihnen. 5. Als die Frauen jedoch erschrecken und zu Boden blickten, fragten die Männer sie, warum such der den Lebenden unter den Toten? 6. Es ist nicht hier, es ist auferstanden. Erinnert you can sein Wort, die you can Galila sagt. 7. Als erklärt, dass der Menschensohn in die Hand sündiger Menschen ausgeliefert, gekreuzigt und am dritten Tag auferweckt werden muss. 8. Daraufhin erinnerten sie sich an sein Wort und kehrten vom Grab zurück. 9. Sie berichteten dies als den 11 Aposteln und allen anderen Anwesenden. 10. Es waren Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies berichteten, auch ihr Begleiterinnen erzählten es den Aposteln. 11. Dies berichtet erschienen den Aposteln jedoch weiler Wort, und sie schenkten ihnen keinen Glauben. 12. Petrus jedoch stand auf und lief zum Grab, als sich buckte, sort lediglich die Leinentücher. Daraufhin kehrte nach Hause zurück, verwundet über das Geschehen. 13. Selben Tag waren zwei der Jünger auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das etwa 60 Stadien von Jerusalem entfernt lag. 14. Sie unterhielten sich miteinander über all dies Ereignis. 15. Während sie sich unterhielten und miteinander diskutierten, kam Jesus hinzu und begleitet sie auf ihrem Weg. 16. Ihr Augen waren jedoch so beinflusst, dass sie ihn nicht erkannten. 17. Fragte sie, worüber unterhaltet euch so intensiv auf ihrem Weg? Daraufhin blieben sie stehen und blickten traurig zu Boden. 18. Einer von ihnen, namens Kleopas, antwortet ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nichts von den Ereignissen dieser Tage erfahren hat. 19. Fragte, was meint Sie erwiderten, es geht Jesus von Nazareth, der ein mächtiger Prophet war, sowohl in seinen Taten als auch in seinen Worten vor Gott und dem gesamten Volk. 20. Und why unseer Hohenpriester und Führendenmänner in Sir Tod Strafe auslieferten und kreuzigen ließen? 21. Wir hatten jedoch gehofft, dass dergenige sei, der Israel erlassen word, und nun ist es bereits der dritte Tag, seit all dies geschehen ist. 22. Zudem haben uns einige Frauen aus unserer Gruppe beunruhigt, die heute morgen früh zum Grab gingen. 23. Seinen Leichnam dort nicht fanden und berichteten, sie hatten eine Erscheinung von Engel gehabt, die ihnen sagten, lebe. 24. Auch einige unserer Männer sind zum Grab gegangen und haben als Sovorge funden, why die Frauen es beschrieben hatten, in selbst aber haben sie nicht gesehen. 25. Daraufhin sagte zu ihnen, unverstandigen, deren her so zogelig ist, all das zu glauben, was die Propheten verkündet haben. 26. Musste Christus nicht genau so leiden und dann in sein Herrlichkeit eingehen. 27. Anschließend begann ausgehend von Mose und allen Propheten, ihnen aus allen Schriften zu erklären, was sich auf in Besorg. 28. Als sie sich dem Dorf nahörten, zu dem sie unterwegs waren, tat so, als wohl weitergehen. 29. Sie drangten in jedoch, bleibe bei uns, denn es wird Abend, und der Tag naht sich bereits dem Ende zu. Daraufhin ginge hinein, bei ihnen zu bleiben. 30. Als dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm das Brot, sprach den Segen darüber, brach es und gab es ihnen. 31. In diesem Moment wurden ihr Augen geöffnet, und sie erkannten ihn, doch sogleich verschwand vor ihren Blicken. 32. Sie sagten zueinander, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als unterwegs mit uns sprach und uns die Schriften erklärt. 33. Noch in derselben Stund brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, wo sie die 11 Apostel und ihr Begleiter versammelt verfanden. 34. Dies berichteten, der Herr ist tatsächlich. Auferstanden und Simon erschienen. 35. Daraufhin erzählten auch die beiden Jünger, was auf dem Weg geschehen war und wie sie in beim Brotbrechen erkannt hatten. 36. Während sie noch darüber sprechen, stand plötzlich selbst mitten unter ihnen. 37. Sie erschrecken jedoch zutiefst und glaubten in ihrer Furcht, einen Geist zu sehen. 38. Fragte sie, warum seid ihr so beunruhigt, und weshalb kommen Zweifel in ihrem Herzen auf? 39. Seht mein Hand und mein Fassen, damit erkennt, dass ich es wirklich bin. Fassmingen und Übersütjuk, denn ein Geist hat weder Fleisch noch Knochen, wie es bei mir seht. 40. Nachdem dies gesagt hat, zeigt ihnen sein Hand und Fass. 41. Sie jedoch vor Freude immer noch nicht ganz glauben konnten und sich wunderten, fragte sie, hat hier etwas zu essen? 42. Sie gaben ihm daraufhin ein Stück gebrannten Fisch. 43. Nahm essen das es vor ihren Augen. 44. Erklärt ihnen, die sind die Wort, die ich zu euch sprach, als ich noch bei euch war, nämlich das sich als erfüllen muss, was im Gesetz des Mose und in den Samen über mich geschrieben steht. 45. Daraufhin offnete ihren Verstand, damit sie die Schriften verstehen konnten, und sagt zu ihnen, 46. So steht es geschrieben, dass der Christus leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen muss, 47. Und das in seinem Namen allen Volken Bussi zur Vergebung der Sünden verkündet werden soll, beginnend in Jerusalem. 48. Seid Jugend dieser Irenis. 49. Und sie, ich wer die Verheißung meines Vaters auf euch herabsenden. Aber sollt in dieser Stadt bleiben, bis mit Kraft aus der Hoge erfüllt seid. 50. Anschließend führt sie hinaus bis nach Bethanien, hob sein Hand und segnet sie. 51. Warende sie segnet, trennte sich von ihnen. 52. Sie kehrten daraufhin mit großer Freude nach Jerusalem zurück. 53. Und verbrachten sie im Tempel, wo sie got prison.